Fanboys. Heute mit Marcel. Ja, guten Tag, liebe Damen und Herren. Heute mit dem Dom. Ja, guten Abend. Und nochmal ohne den Map. Genau, nochmal ohne den Map. Dafür mit Uncharted statt Uncharted. Was hast du gesagt? Wie ich das gelesen habe, schon fast gedacht, dass ich vielleicht Encarta gesagt habe sogar. Du weißt ja, diese Microsoft-Enzyklopädie, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, nachdem es den Brockhaus ja nicht mehr gibt. Ich habe Uncharted gesagt, so wie Enchanted, so im Kopf. Okay. Tja, das tut mir leid für alle Fans. Unser Haupt. Ich habe es ja eh nicht gespielt, deswegen darf ich es nennen, wie ich es will. Wir sind angekommen im Jahr 2013 und bei Folge 113. Und werden natürlich unseren traditionellen Rückblick machen. Das Jahr 2013 hat sich bislang hauptsächlich durch den milden Winter ausgezeichnet. Den kurzen und milden Winter. Also wir frieren uns immer noch alles ab, obwohl wir April haben. Es gab, glaube ich, sogar schon 2 oder 3 schöne Tage dieses Jahr. Ja. Außerdem haben wunderschöne Pflanzen und Tiere ihren Jahrestag, sind Tiere des Jahres oder Pflanzen des Jahres, zum Beispiel das Leberblümchen und das Purpurknabenkraut. Das Purpurknabenkraut? Ja. Der Sumpfwiesen-Perlmuttfalter ist der Schmetterling des Jahres. Also, wer hat diese Namen vergeben? Unglaublich. Gut, was ist 2013 passiert? Wir haben einen neuen Papst. Ja, fast schon 2. Fast schon. Also einen 2. Neuen und einen alten, neuen. Der noch lebt, aber nicht mehr Papst. Ah, wir haben 2 Päpste, also egal. Aber so ähnlich, was ist noch passiert? Die PS4 ist vorgestellt worden, ohne vorgestellt zu werden. Mhm. Es ist kein Apple-Produkt vorgestellt worden. Tatsächlich, stimmt, das ist selten. Im kein April. Einziges, ja. Das ist selten, im April wird wohl auch nicht mehr. Natürlich hat uns die deutsche Bundesregierung mit dem schönsten Gesetz seit Zensursula beglückt, dem Leistungsschutzgesetz. Oh ja, das Leistungsschutzrecht. Immer wenn ich daran denke, kocht so die Wut in mir hoch, dass es da wirklich Leute gibt im Bundestag, die so einem Quatsch zustimmen, was sehr traurig ist. Ich habe auch gestern erst auf Arte die Dokumentation über The Pirate Bay gesehen. Oh, es gibt eine Arte-Dokumentation über die Pirate Bay. Ja, ganz interessant. Die haben die begleitet, als der Prozess war. Mhm. Und man hat da auch so Einblicke gekriegt und sieht da auch groß, sehr stark so die Persönlichkeitsunterschiede zwischen Peter Sunde, der dann Flatter gegründet hat, und den anderen Jungs. Der eine macht dann auch ziemlich rassistische Ausfälle irgendwann. Aber es ist schon erstaunlich, also wie naiv die daran gegangen sind, offensichtlich. Oder sie schauspielern die ganze Zeit, das traue ich ihnen aber nicht zu. Das Strafmaß und so weiter. Vor allem, weil es doch noch eine Zeit war, wo es eher Graubereiche waren. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, was haben wir damals gedacht, 2009, was jetzt alles für Umwälzungen kommen können, Urheberrecht und dass man da vielleicht Lösungen findet, die für beide Seiten gut sind. Ich meine, Flatter ist ja auch so ein Ansatz gerade. Und wo wir jetzt stehen, das war sehr frustrierend. Also, wo das Thema einfach wieder völlig in der Versenkung verschwunden ist. Aber überhaupt nichts gelöst ist. Im Grunde. Und ja, da werden wir ja auch noch zu ein paar Themen kommen heute, wo man dann auch schlucken muss. Jo. Was war noch? Das war so irgendwo in, wo ist es? In Tscheltschabinsk hat es Meteoriteneinschläge gegeben, die ziemlich, ziemlich heftig ausgesehen haben. Also nicht so mit bloßem Auge deutlich zu sehen und auch Druckwelle, viel Gebäude kaputt. Ja, das ist auch passiert. Und dann ist so ein Asteroid noch, der ein bisschen größer gewesen wäre, so an uns nicht so knapp vorbeigezogen, wie es dann Bericht erstattet wurde, weil durch den Meteoriteneinschlag ging es natürlich ein bisschen her in der Presse. Aber trotzdem ist auch mal interessant, weil sowas passiert halt ab und zu, meistens nur halt nicht da, wo Menschen sind. Und 2013 die Wiedergeburt der FDP mit dem frischen Spitzenkandidaten Brüderle. Ja. Das ist auch sehr erstaunlich, dass wir ins Wahljahr 2013 wieder mit den gleichen Leuten gehen wie 98. Also ja, das sind alles Leute, die damals schon, na gut, Angela Merkel war 98 noch ein kleines Licht, aber ansonsten so viel zur Erneuerung. Marina Weißband hat ein Buch herausgegeben, über das keiner mehr spricht nach einer Woche. Das finde ich auch immer interessant, wie dann so die Empörungswellen hochkochen und dann ist es einfach egal. Nach ganz kurzer Zeit. Was war denn noch? Aufschrei, ja. Mhm. So im Rahmen dieser Brüderle-Geschichte begonnen und ganz gut die Medien eingenommen. Fand ich positiv. Nachhaltig was? War das nachhaltig? Ist es schon auch noch? Es war auf jeden Fall problematisch, dass sich die Debatten so vermischt haben und sich ganz viele so auf diesen einen Brüderle-Inzident nur gestürzt haben, wo ich jetzt Aufschrei eher als was begriffen habe, wo halt wo es so um diese alltäglichen Situationen geht, die einem nicht so bewusst sind, dass halt fast jede Frau betroffen ist. Ja. Ja, was gab es noch? Ja, heute sind wir ja schon fast im Jetzt. Viele schöne Spiele gab es. Viele schöne Spiele, ja. Aber dazu auch mehr. Jetzt kommt der Block, in dem wir im Jetzt sind und vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen zum Ausblick. Oder magst du jetzt schon Ausblick machen? Also eigentlich müssten wir das schon in das Segment mit reinpacken oder willst du das ans Sendungsende packen? Ja gut, also gut. Also alles, was jetzt ist, hört euch dann gleich an. Jetzt zum Ausblick. Was kommt denn dieses Jahr noch? Außer Bundestagswahl, Schwarz-Gelb. Meine Prognose momentan, dass der Steinbrück nicht mal eine große Koalition schafft. Ja, meine leider auch. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Netzpolitik ansehe, ist das nicht unbedingt besser, wenn die SPD regiert. Ja, das stimmt allerdings auch. Ist halt anders. Die FDP beschließt immer eher so Lobbyistengesetze. Die SPD beschließt halt eher Überwachungsgesetze. Vielleicht müssen wir einfach mehr zur Lobby werden. Ja, vielleicht das. Ja, was kommt dieses Jahr noch? Die Konsolen? Die Ouya kommt. Die Ouya kommt. Die PlayStation kommt im Winter. Ja, ich glaube, die Steambox kommt. Die Steambox kommt auch dieses Jahr? Okay. Ich glaube schon, dass sie dieses Jahr angekündigt war. Die PlayStation kommt im Winter. Die Xbox wird angekündigt auch. Von Apple kommt nichts. Spieletechnisch, wer weiß. Vielleicht nicht. Das iPhone 5S wird kommen. Ja. Denke ich mir ziemlich sicher. Johnny Ives iOS wird kommen. Johnny Ives iOS. Das stelle ich mir schon richtig schön vor. Jedes Mal, wenn du das iPhone startest, dann kommt so ein Splash-Screen. Johnny Ives iOS. Ja. Blendet sich ein, blendet sich aus. Hält den Kopf so ein bisschen schief. Willkommen zu Johnny Ives iOS. Ja. Irgendein Apple-Produkt sonst vielleicht auch noch. Das ist wirklich so, das ist jetzt schon eine. Sie haben ja so im Herbst letzten Jahr alles rausgehauen, alles geupdatet. Ein Uhr-Controller zum Beispiel. Ein Uhr-Controller, ja, genau. Ein Uhr-Controller, Handgelenks-Fitness-Sensomatik. Genau. WWDC wird kommen. Ja. Die Frage ist genau, wann sie es ankündigen und wie sie es mit den Tickets machen dieses Jahr. Irgendwie schon ein bisschen in den Startlöchern sitzend. Es könnte jederzeit so ein WWDC-Alert vorbeikommen. Dann müssen wir den Podcast leider unterbrechen und Tickets kaufen. Ja, und ansonsten The Witness soll kommen. The Witness, ja. Also das Spiel von Jonathan Blow. Das Double Fine Adventure soll kommen. Ja, das schafft es auch noch dieses Jahr. Ja, doch. Also es war ja schon viel früher geplant. Ich schätze, dass es im Herbst dann soweit ist. Ich glaube, Star Command, mein erstes Kickstarter-gebacktes Projekt, sollte jetzt auch dieses Jahr bekommen. Ich weiß aber nicht, ob auf iPhone und iPad, da wahrscheinlich ein bisschen später. iPad Retina Mini? Ja, denke ich mir. Wahrscheinlich. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie es in Nordkorea weitergeht. Ja. Das ist gerade sehr seltsam. Kim Jong-un versucht, die Muskeln spielen zu lassen. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Ja, man hätte eigentlich gemeint, diese Geschichte ist erstmal vorbei. Mhm. Also so mit möglichen Atomschlag oder nicht. Aber vielleicht kommt das alles wieder. Das wäre nicht so schön. Nein. Ja, ansonsten wird es sicherlich noch viele spannende Entwicklungen geben, von denen wir jetzt noch nichts ahnen. Gut. Na dann gehen wir doch wieder zurück ins Jetzt. Gehen wir zurück ins Jetzt und fangen gleich mit der am besten recherchierten Geschichte an. Genau, die am besten. Hast du dir den Artikel jetzt durchgelesen? Ist meine Frage. Da war was in China. Ja, da war was in China und zwar ist im chinesischen Fernsehen so gegen Apple berichtet worden, weil die Garantie- und Umtauschbestimmungen von Apple-Produkten schlechter sind als in anderen Ländern. Und da wurde ziemlich gewettert und auch anscheinend, so wie ich ein bisschen nachgelesen habe, auch so ein bisschen konzertierte Aktion gemacht, da ein bisschen Unruhe zu schaffen. Über diese Verhältnisse und wie sich Apple nur erdreisten kann. Und was dann passiert ist eigentlich das Spannendere. Tim Cook hat so einen offiziellen Entschuldigungsbrief geschrieben, so auf der chinesischen Apple-Seite. Und dass jetzt alles besser wird. Genau, wird alles besser an Richtung, das sind unsere wichtigen Dinge. Und ja. Aber er hat sich so nochmal selber entschuldigt. Es ist irgendwie so gerade der wohl der neue Modus. Ja. Tim Cook tut Buße für all die Jahre Steve Jobs, wo nichts passiert ist. Ja, da fällen mir Maps ein. Ich weiß nicht, wie viel ist bei Maps inzwischen passiert? Auch nicht so viel, oder? Das ist alles unter der Haube. Also keine Ahnung, aber bei Maps muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile erkenne ich den Unterschied nicht mehr zu Google Maps. Also ich muss sagen... Doch, klar. Wenn ich jetzt Restaurants suche oder so, dann ist es schwach. Aber so an den Karten, dass da jetzt grobe Fehler sind, weiß nicht. Das ist mir auch nicht mehr so stark aufgefallen oder ist mir vorher auch nicht so aufgefallen. Ich habe aber jetzt auch nicht mehr weiter probiert. Also zu navigieren nutze ich andere Produkte. Und was mich am meisten ärgert, ist eigentlich so Restaurants und Läden und so weiter. Die sind halt einfach sehr spärlich eingetragen. Und diese Kooperation mit Yelp da ist wahrscheinlich auch nicht so dolle. Ja, aber da hat Apple mal wieder klassisch verkackt. Weil sie hätten das natürlich bewerben müssen mit der Kooperation. Sie hätten ganz sicher, also auch softwaretechnisch kann man das ja einbauen, ganz sicher dafür sorgen können, dass da sehr, sehr schnell eine riesige Datenbank entsteht. Sie haben halt nichts dafür getan. Ja, und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich meine, davon wäre ich eigentlich ausgegangen, wenn sie die Kooperation mit Yelp ein bisschen deutlicher erwähnt hätten, dann wäre das, glaube ich, schon fast automatisch passiert. Aber weiß man ja eigentlich schon fast gar nicht, beziehungsweise wir wissen nicht mal, ob sie die Daten nur von Yelp gekauft haben und die jetzt statisch sind oder ob die immer noch da sie so sie hätten es ja nicht mal von Yelp machen müssen. Also sie hätten die Kooperation mit Yelp machen können, so als Basisgrundstock und dann hätten sie sagen können, okay, wir bauen jetzt die Features so ein, dass die Leute fast schon Spaß dran haben, Locations zu ändern. Und dann behalten die den Datensatz selber, weil das lohnt sich ja. Ja. Haben sie aber nicht gemacht. Dafür ist es ohne Probleme möglich, mir eine Gamecenter-Freundschaftsanfrage zu stellen für ein Spiel, was ich nicht besitze. Und das verstehe ich nicht. Ich will zwei Arten von Anfragen haben. Entweder ich besitze das Spiel und irgendjemand Unbekanntes will mit mir spielen, dann Freundschaftsanfrage, wunderbar. Oder ich besitze das Spiel noch nicht, bin aber mit derjenigen Person schon befreundet und will das als Tipp haben. Aber ich will doch keine Anfrage von irgendwem über irgendein Spiel. Und das geht auch, das habe ich jetzt noch gar nicht so geblickt gehabt. Das kann Hinz Kunz will mit dir Zwiebelringe schießen spielen. Ach, das sind aber, nee, das sind die Challenges, glaube ich, die du meinst. Ach, das sind Challenges. Ja. Das ist ja noch absurder. Ein noch Challenge die Herausforderungen, über ein Spiel, was ich nicht besitze. Genau. Die kommen bei mir auch ständig und die sind echt nervig und die kommen halt, weiß ich nicht, ob das nur aus befreundeten Kreisen kommt oder auch aus allen. Ich dachte, aber bei mir sind irgendwie so einfach wirklich zig Challenges und auch, ich kann das Spiel ja nicht mehr irgendwie wegklicken. Ja, also ist so, was ich kurz dazu noch sagen muss, schickt mir ruhig Freundschaftsanfragen. Ich bearbeite die meisten nicht, weil es einfach zu viel ist. Damit wollte ich nicht sagen, dass ich die nicht haben will, sondern dieses System finde ich seltsam. Ja. Ja. Bei mir ist leider voll, also das ist ein bisschen schwierig mit den Freundschaftsanfragen. Ja, ich kann ich muss schon wieder Leute löschen und also auch nicht böse nehmen, wenn ich mal irgendjemand lösche, wo ich nicht viele Spiele gemeinsam habe, ist einfach so, die 500 Slots sind voll. Und das wird eh alles langsam. Also die größte Chance bei mir ist, entweder ich kenne euch oder ihr spielt ein Spiel, wo ich total fanatisch bin. Ja, aber ich kriege halt irgendwelche Anfragen, ich habe keine Kriterien danach, welche ich annehmen soll und welche nicht. Und alle anzunehmen geht ja nicht, weil dann ist der Slot halt voll. Ja. Das ist doof. Ja, und das ist. Also das ganze System ist total bescheuert. Das ist ja auch schon wieder so ein Netzwerk, Netzwerk-Fuber an der Stelle. Und Game Center immer gucken, vielleicht kriegen wir ein neues Game Center. Aber dann lass uns vielleicht die andere Geschichte vorziehen. Ja, aber schau mal hier. Da ist eine Anfrage. Ist eine Kontaktanfrage, die heißt halt so. Ach so, okay. Da will jemand mit dir dieses Spiel schieben, ja, okay. Spielen und dann hat er eine normale Kontaktanfrage. Also man erkennt es auch alles nicht so leicht. Die Fehler darfst du auch alle machen. Also es nicht auf dich nehmen. Das System ist scheiße. Finde ich es immer wichtig. Klar, ab und zu verguckt man sich ein bisschen, aber bei dem, was im Game Center passiert, das versteht einfach keine Sau. Ja? Also da kann man sich komplett reindenken und dann. Ich weiß jetzt vielleicht auch, was die einzelnen Anfragen sind und wie sie zustande kommen, aber so wie es gemacht ist, ist einfach Bockmist. Aber apropos, man kann ja da auch echt nicht irgendwie blocken, wirklich. Man kann ignorieren und das war's dann auch. Aber so eine Challenge-Anfrage und sowas kommt man, da kriegt man zum Beispiel schon auch immer wieder. Ich würde jetzt auch gern dieses Spiel einfach mal blocken in Game Center. Kann ich auch nicht. Das ist für mich auch der Übergang. Es gibt einen tollen iMessage-Fuba. Wunderbar. Und zwar haben jetzt, wohl so in den letzten paar Wochen, das macht ja nichts, haben in den letzten paar Wochen wohl Leute iMessage-Accounts zugespammt. Und zwar wohl nur so Proof-of-Concept-mäßig mit einem Apple-Script von einem wirklichen anderen iMessage-Account aus. Aber da kannst du ja auch nichts blocken und nichts machen. Und du kannst in iMessage Nachrichten schicken, die einfach irgendwie zu lang sind, zu viele Emojis drin haben oder sogenannten Salgo-Text, also so ganz viele Accents irgendwie übereinander. Also, habt ihr bestimmt irgendwann mal schon in eurer Twitter-Timeline gesehen, mal so ein Text, der nicht mehr erkennbar ist, weil lauter so nur schwarzes Zeug durch die Gegend fliegt und auch teilweise in die anderen Tweets mit rüber wandert, wenn du es auf der Webseite anguckst. Und wenn man sowas schickt, und zwar die richtigen Art und Weise, dann ist halt das iOS iMessage irgendwann mal überfordert und lädt halt immer die Nachricht, will sie darstellen und macht bumm. So. Oder an sich ist man halt dicht, ja, mit den Nachrichten und das nervt ohne Ende. Und bei iMessage langt ja auch die E-Mail-Adresse. So. Oder jemanden was oder zu schicken. Oder die Handynummer. Ja. Ja gut, also das grundsätzliche Problem, das hattest du schon mit dem Telefon. Da kann auch einer dauernd anrufen und deinen Telefonanschluss kaputt machen, wenn er will. Okay, also du brauchst jemanden, der bösartig das tut. Was peinlich ist, finde ich, ist, dass iMessage abstürzt, wenn es die Nachricht nicht handeln kann, weil das sollte man eigentlich prüfen. Und dass es dann, wenn es überfordert ist, meinetwegen in einen anderen Modus schaltet oder so, keine Ahnung. Da hatte ich auch schon Fälle mit E-Mail, wo dann mein Mail-Programm einfach jedes Mal explodiert ist und ich konnte nichts mehr löschen, ich konnte nichts mehr tun. Ich musste dann ins Webinterface gehen, aber da gibt es natürlich kein Webinterface. Nee, und man kann halt vor allem auch wirklich Leute nicht blocken, was das angeht. Das finde ich halt auch so. Oder auch aus so einer Gruppenkonversation kommt man nicht raus. Ja, hat man mal eine Gruppenkonversation mit irgendjemandem gestartet, für was weiß ich, weil man mal auf einer Konferenz war, zack. Dann diskutieren da zwei Leute vor sich hin und man kann entweder komplett iMessage-Push ausschalten oder man muss es halt immer wieder hinnehmen, dass da immer dieser Nachrichtenstrom von den anderen Leuten dir entgegenkommt. Also so usability-technisch ist iMessage da schon unter aller Sau, finde ich. Also die Lösung finde ich mehr Möglichkeiten für den Nutzer, aber jetzt nicht automatisch gucken, du kannst nur noch alle 3 Minuten eine SMS schreiben oder sowas. Ja, nee, sowas nicht. Aber so mehr Möglichkeiten für den Nutzer an der Stelle. Was ich auch letztens gesucht habe, ich weiß nicht, ob du da was weißt, wie blocke ich denn einzelne Telefonnummern? Einzelne? Zum Anrufen, dass sie nicht klingeln, dass ich die nicht mitbekomme. Gibt es da irgendwo ein Interface im Telefon? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, dass du Night-Ding anmachst. Ja, aber ich will den, okay. Aber wie kannst du Nummern blocken? Das kenne ich von anderen Telefonen so, dass du eins da Anrufe halt genau für so einen Fall auch wiederum. Jemand wird dich irgendwie zuspammen oder in meinem Fall ist es Sky, die mich einfach immer wieder versuchen anzurufen und ich will halt nicht nochmal dieses Marketinggespräch haben und ich will auch nicht abheben und sagen, lass das mal, weil mich das nervt, weil das meistens auch in Situationen kommt, wo es mir nicht reinpasst und da würde ich halt einfach so die Nummer jetzt blocken, weil will ich halt nicht. Ja, und das kann ich gerade nicht am Telefon. Also ich glaube, das kommt, sobald es auf dem iPhone Spamfilter gibt. Für E-Mail. Wir haben ja praktisch einen Ausblick 2014, dann nächstes Jahr. Nee, so schnell kommt das nicht. Da kommt erstmal die Uhr. Ja, und was bei Amazon noch immer wieder passiert, ist halt einfach, dass Nachrichten komplett in der falschen Reihenfolge kommen oder wenn du ein schlechtes Netz hast. Das hatte ich noch nie. Also ich habe sonst auch kaum Probleme mit iMessage. Also mit dem schlechten Netz. Also schlechtes Netz. Wenn du schlechtes Netz hast, ich bin Zug gefahren. Ja, bin Zug gefahren und dann kam halt einfach, hat er so die alten Nachrichten dann irgendwie gesynkt oder gemacht und dann kam auf einmal so ein ganzer Nachrichtenblock von vor 2 Wochen. Als aktuellste Sache unten rein gepastet, dann kurzzeitig. Angeblich kann man iMessage dann beenden und wieder starten und dann sortiert sich das auch wieder. Aber das sind auch schon echt Dinge. Also mein Hauptproblem ist immer noch, ich schicke Nachrichten an meinen Bruder. Die kommen in einem SMS-Strang, werden die abgeschickt und kommen in einem anderen, wenn er antwortet. Ja, das meine ich ja mit falscher Reihenfolge auch. Und das liegt, glaube ich, an dem Unified-Account, dass er das immer noch nicht checkt. Okay. Also das passiert bei mir auch immer wieder mal. Also es ist auf jeden Fall so, früher hatte man so das Gefühl, ich schreibe eine SMS, das ist so wie eine Verlässlichkeit, so wie ich habe jetzt einen Brief geschrieben oder ein Telegramm oder was weiß ich. Also ich kann mich darauf verlassen, dass das angekommen ist. Was ja auch nie der Fall war. Was nie der Fall war, aber es ist eigentlich Es hat ziemlich gut funktioniert, aber es ist also, es gab auch keine gesicherte Geschichte. Wenn die verloren gegangen ist, irgendwo unterwegs, ist sie verloren gegangen. Ja. Also den Fall hatte ich so gut wie nie. Ich glaube, zweimal. Außer ich war irgendwo, wo es überhaupt kein Netz gab. Ja, und Silvester und sowas auch. So. Ja. Aber ja, also ich konnte mich darauf verlassen, die ist irgendwie angekommen und das habe ich jetzt nicht mehr. Und vielleicht sollte ich dieses Gelesen-Feature einschalten, aber da habe ich auch keinen Bock zu. Ja, dann muss ja dein Gegenüber das Gelesen-Feature einschalten. Ah, ja. Das Delivered kriegst du ja und was das genau heißt, weiß ich teilweise auch nicht. Ja, aber da können wir ja gleich übergehen so zur iCloud, weil die iMessage ist ja auch ein tolles, eine tolle Verbindung zur iCloud. Und zwar hat The Verge einen schönen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, wie kaputt denn die iCloud ist und wo. Und ja, das ist irgendwie traurig, aber wahr. Und naja, das ist ein trügerisches Ding, weil sie ist nicht kaputt genug, dass es einem auffällt bei den Apple-Produkten, finde ich. Also ich benutze mit Pages die iCloud seit Anfang an und hatte da auch noch keine Probleme. Und das ist sehr angenehm, dass es die gibt. Aber es gibt ja nicht bloß Pages. Also einerseits gibt es nicht bloß Pages, andererseits ist es schon auch ein interessanter Punkt, weil die Art und Weise, wie man die iCloud benutzt, ist auch immer so eine Geschichte. Es gibt ja diese 3 Modi, in denen man die benutzen kann. Der erste Modus, also als Entwickler und als eine App, der erste Modus ist mehr sowas wie Einstellungen. Das ist ein großer Bereich, in dem man einfach über Schlüsselwörter Werte schreiben kann und die sich dann so in der Wolke merken. Das ist so der einfachste Modus. Auch der funktioniert so ein bisschen schräg, zumindest in meinen Tests, aber grundsätzlich funktioniert der. Das ist auch der, den die Spiele meistens verwenden. Dann gibt es einen zweiten Modus, der ist eben sowas wie Pages und Keynote. Dokumentbasiert. Das ist wirklich so, okay, das ist dann diese eine Datei. Das hat auch die eigenen Probleme, weil wenn du wirklich gleichzeitig was änderst, dann hast du ganz schlechte Konfliktauflösedialoge. So, ja, aber grundsätzlich geht das. Und dann gibt es noch den dritten Teil, der einfach fatal kaputt ist. Und das ist direkt Core Data integriertes Syncen, also dass du einen iCloud Storage hast über. Erklär mal, was das ist. Was bedeutet das? Du hast Objekte in deinem Programm, die du sozusagen wegspeicherst in Core Data. Und das kann dann auch noch gesynkt werden. Genau, Core Data ist an sich ein Datenabstraktionslayer, den man benutzen kann in seinem Programm, um jetzt einfach so die Objekte eben wegzuspeichern. Ganze Objekte zu speichern. Also ja, oder ist ein Objekt, eine Datenbank halt. Objekt eigentlich. kann eine Nummer sein, aber kann auch was Komplexeres sein. Ja, bei einem deiner To-Do-Liste wären es alle, also bei einem To-Do-Listen-Programm wären es alle To-Do-Listen, wirklich. Ja. Alle To-Do-Listen, alle Einträge, alle Termine und auch alle Änderungen, die dann da stattfinden. Ja, aber bei Core Data ist es doch so, dass du diese Sachen speichern kannst und sie dann aber wieder lesen kannst und dann werden sie gleich sozusagen ins Programm reingelesen. Und also du musst die Daten nicht aus den Daten, die du gespeichert hast, wieder Objekte machen, die du dann benutzen kannst im Programm, sondern du kannst direkt Objekte draus machen. Ja, es ist eine Art und Weise, wie man eben einfach mit dem, was man programmiert, sagt, okay, das, das und das will ich eigentlich persistent haben, also dass es immer wieder da ist und da bleibt und sofort gespeichert wird. Und da gibt es eben auch einen Modus, der dann über die iCloud funktioniert. Also Core Data ist alleine eine Technologie, die funktioniert, die wir sogar in Carcassonne verwenden, die auch ihre Haken und Ösen hat. Das ist jetzt nicht so super easy, wie es sein könnte, aber es ist eigentlich eine ganz okaye Technologie. Aber die Variante mit der iCloud ist halt eine, die hinten und vorn Löcher hat. Ja, also alle Entwickler, mit denen ich auch drüber gesprochen habe, die es benutzt haben, fluchen und The Verge zitiert auch einige. Da passieren einfach Dinge, die man nicht so richtig für möglich hält eigentlich. Also so die iCloud meldet sich nicht, nichts geht mehr, es kommen Fehlermeldungen zurück von den Calls, die man noch nie kannte. Daten gehen verloren, Daten verändern sich. Also es gibt einfach so nahezu alles schon mal, ja, was da nicht passieren sollte. Und das Hauptproblem ist, dass es nicht allen Nutzern passiert. Also es ist ja so, da sind halt ein paar davon betroffen, sehr stark und andere wieder gar nicht. Und das ist einfach eine Hölle, in irgendeiner Form als Entwickler da drum rumzuarbeiten oder das überhaupt nur gut genug zu testen, weil man hat ja immer nur seinen eigenen Account und er geht so, wie er geht, auf den eigenen Devices. Und recht viel mehr kann man nicht wirklich gut testen, weil man müsste ja dann wieder rein, man müsste mehr reingucken können und noch mehr gucken. Und das ist alles so, Apple bietet es an, hat aber nicht wirklich eine Lösung dafür. Und Apple verwendet es selber auch gar nicht. Also den dritten Weg verwendet Apple in keinen seiner Produkte. Weil iCal heißt ja nicht mehr so, wie heißt es? Kalender. Ja, Kalender und die Reminders, die haben alle ein anderes Backend, weil das ja noch von MobileMe mit herkommt. Also es ist wirklich so, Apple selber verwendet diese API nicht. Also Apple hat da sozusagen eine Schnittstelle geschaffen, die sie selber nicht verwenden, die man selber nicht austesten kann, die Probleme bereitet bei einem kleinen Teil von Nutzern, die dir dann unglaublich als Entwickler auf die Füße fallen, weil du sie erstens kaum nachvollziehen kannst, weil du sie nicht testen kannst und zweitens, weil die Nutzer natürlich verärgert sind, weil Datenspeichern immer hochsensibel ist. Und es ist ein Feature, das Apple anpreist als vorhanden. Das heißt, das geht auch hauptsächlich gegen die Entwickler dann. Ja, weil von Apple Seite, es gibt ja die iCloud, die Entwickler können da was in der iCloud speichern. Also dem Kunden ist gar nicht klar, warum das jetzt nicht gehen soll. Also beziehungsweise alle, also meiner Familie komplett, die, wenn die iCloud hört, läuft es schreiend weg. Bei der Mutter waren erstmal so der iPhoto-Stream, der irgendwie auf dem Telefon verrückt gespielt hat. Komisch bei meinen. Was war bei meiner Schwester? Die hatten alle ihre eigenen Probleme mit der iCloud. Meine Schwester hat mal ein Dokument bei so einem Konfliktauflöse-Ding zerstört. So, weil der Konfliktdialog mehr oder weniger gesagt hat, nimm dieses oder jenes. Ja, ja. Du hast keine Anhaltspunkte, welches jetzt das aktuelle Dokument ist. Also es ist schon auch wirklich so, dass die iCloud jetzt nicht, bis auf das man seine Musik wieder runterladen kann, so als positiv wahrgenommen wird. Ja, auch dieses ja, wo liegt überhaupt das Dokument und so weiter? Also das ist auch schwer zu verstehen, diese ganze iCloud. Und ich glaube, ich hätte auch in der Zwischenphase fast gerne so eine so einen doppelten Boden gehabt. So nach dem Motto, ich speichere jetzt mein Dokument lokal und es wird aber gleichzeitig in die iCloud gepusht, damit ich es auch verfügbar habe. Nicht so dieses, das ist jetzt in der iCloud. Tja. Also ich vor allem, da geht es ja hauptsächlich um Dokumente, also bei den Programmen, die Apple verwendet, wo es um den Speicherplatz nicht, darauf kommt es nicht an. Und wenn er mir dann noch eine lokale Kopie speichert, dann würde ich mich sicherer fühlen. Naja, du würdest dich sicherer fühlen, aber du hättest an derselben Stelle dasselbe Problem. In irgendeiner Form musst du eine UI anbieten und dann hast du eine iCloud-Version und eine lokale Version. Die unterscheiden sich wieder, die musst du wieder irgendwie zusammenfügen, da musst du reingucken können. Also okay, dass das für normale Menschen problematisch ist, egal wie du es löst, glaube ich sowieso. Aber wenn du jetzt Programmierer bist, so Diffs könnten die dir schon anbieten und sagen, was hat sich denn überhaupt verändert in dem Dokument? Und ich finde, das müssten sie eigentlich sowieso machen, wenn sowas stattfindet, wenn sie schon Konflikte zulassen, wenn sie schon keine Konfliktauflösung dabei haben. Ich hab jetzt erst wieder geschimpft, ich habe jetzt hunderte von Daten kopiert und dann fällt mir auf, wir haben 2013 und der Kopierendialog von Apple ist gerade so intelligent, mir zu sagen, der Kopiervorgang ist gescheitert bei 10.000 Objekten. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht 5.000 Objekte auf meiner Time Capsule, die kopiert wurden. Er zeigt mir nicht an, welche kopiert wurden. Er zeigt mir nicht an, war es jetzt doch vollständig? Welche wurden nicht kopiert? Wie ist der Status? Ich kann das nicht resumen, wenn es abgebrochen hat. Also alleine da liegt schon so viel im Argen. Und das ist, also ich meine, Dateien kopieren, das ist ein Problem, das haben wir schon seit Jahrzehnten. Aber demnächst mit der iCloud ja nicht mehr. Ja, genau. Naja, dann sind wir ja alle froh. Aber der Artikel lohnt sich für jemanden, den das interessiert. Also ich, da ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Apropos Kinnlade runtergeklappt. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Quicksilver. Also Quicksilver, das ist dieses Flash von Microsoft. Fast. Das heißt Silverlight. Silverlight, stimmt. Quicksilver ist 1-0 geworden. Was ist denn Quicksilver? Quicksilver war ein grandioses Programm und ist auch immer noch gut. Quicksilver ist im Endeffekt Spotlight gewesen. So. Ah. Bevor es Spotlight gab. Siehst du, bin ich ja voll in die Falle getappt. Die sollten ihre Sachen aber ein bisschen unterschiedlicher nennen. Und die waren halt immer in der Version 0, irgendwas und sind jetzt nach 10 Jahren auf der Version 1.0 angekommen. Quicksilver habe ich früher benutzt, bevor es Spotlight gab, also und auch im ersten Jahr Spotlight, weil es da einfach zu langsam war. Und man darf nicht vergessen, Quicksilver kann viel mehr. Also Quicksilver ist eins dieser Tools, mit dem man einen Shortcut drückt und dann einen Suchbegriff eingibt oder mehr oder weniger so Kommandozeilenbefehle angeben kann. Und man kriegt dann ein Overlay Menü, mit dem man dann mit Pfeiltasten nach auswählen kann, was passieren soll, und es beschleunigt das Arbeiten sehr, wenn man es wirklich exzessiv nutzt. Ich habe es immer nicht machen wollen, weil ich dann auf allen meinen Rechnern Quicksilver mit denselben Einstellungen installieren muss. So, und wenn ich auf einem fremden Mac bin ich wieder verloren. Das ist eher so mein Ansatz, dass ich möglichst wenig Setup auf fremden Rechnern haben will. Deswegen nutze ich es nicht mehr. Aber ich habe es erstmal wieder installiert, weil ich fand es schon auch sehr gut und sehr schnell damals und ich glaube, es ist nur besser geworden. Könnt ihr mal angucken. Ist, glaube ich, umsonst. Also ist Open Source. Es gibt auch noch Alfred und Launchbar. Das sind ähnliche Tools. Launchbar war so das erste, bevor es Quicksilver gab. Quicksilver war dann die Open Source Implementierung von demselben Konzept. Genau, und es ist jetzt 1.0 geworden. Das ist so eins dieser Open-Source-Projekte, die halt mit 0 irgendwas beginnen. Und irgendwann wird mal entschieden, dass 1.0 ist. Und also ist jetzt, was sind jetzt die konkreten Vorteile zur Suchleiste? Es gibt jede Menge Plugins, die man konfigurieren kann für unterschiedliche Sachen. Also, dass du halt mehr machen kannst, als das, was bei Spotlight per se geht. Wirklich auch so Aktionen dann ausführen mit den Objekten, die du findest, gleich. Also irgendwie gleich eine E-Mail an den Adressaten schreiben da drin oder irgendwie, wenn man viel mit dem Terminal macht, so ein paar Standardsachen, dann hilft das auch an der Stelle. Mal angucken. Ich habe schon lange nicht mehr offen gehabt, aber es ist auf alle Fälle signifikant mehr, was man damit machen kann und auch von der Bedienung her signifikant anders. Jo. Und das nächste. Das nächste ist so, finde ich schade. Wir hatten es ja vorher schon, ob wir vielleicht so einen tollen Game-Controller bekommen werden von Apple. Und das ist jetzt mal aktiv im Vorfeld der GDC, die jetzt ja gerade stattfindet. Gerade wieder vorbei ist. Da wurde es massiv gerüchtelt, dass Apple da schon mit Entwicklern sprechen würde und dann den Game Controller zeigen. So. Was ja sehr untypisch wäre. Was sehr untypisch wäre, was an sich auch ganz wenig Sinn ergibt. Weil ein Game Controller. Es braucht es nicht wirklich. Nee. Also bei allen Dingen, die Apple. Wenn sie uns das iOS erst hinterher geben, dann brauchen sie keinen Game Controller vorher. Also eben bei allen Dingen, die Apple so gemacht hat, nein, Vorlaufzeit für einen Game Controller wird es nicht geben an der Stelle. Aber so in dem Kontext hat der Herr Dalrymple, der ja gerne mal so Jep oder Nop zu irgendwas sagt, zu irgendeinem Rumor und dann meistens recht hat, leider ein Nope gepostet, was er dann auch darauf rückschließen ließe, dass da gar nichts geplant ist in die Richtung, was ich echt schade finde. Weil ich finde einen Game Controller für iOS und vor allem für ein Apple TV einen grandiosen Move. Ich könnte ja jetzt sagen, ich habe ja gleich gesagt, dass Apple keinen Game Controller macht, weil es nicht Apple-Style ist, aber ich lasse mich gerne überzeugen, dass ich falsch liege. Also die Frage ist, da würde ich gerne mal bei Apple reingucken, wie sehr haben sie kapiert, dass ihr Gerät eine Spielekonsole ist? Weil das sollten sie langsam. Wenn sie das nicht kapieren, weiß nicht. Dann ist das eine sehr verpasste Chance. Also ich meine, für Microsoft und Sony, die können sich freuen, wenn Apple das nicht versteht. Ja, irgendwann schon wieder, wenn sie mehr Füße wieder. Ja, und weil da haben. Jetzt so ein Typ Nope sagt. Ja, der Typ ist halt so. Der Typ ist so Paxel Tony Phil. Der äußert sich sonst nicht, wenn er nicht. Nee, genau ist. Der äußert sich halt, wenn er sich mit. Also, wenn er so diese einsilbigen Antworten macht, dann hat er noch 100% recht gehabt bisher. Gut. Vielleicht hat er Job gesagt. Job? Nee, es ist ja so ein Blog-Eintrag. Ah. So. Naja. Apropos Blog-Eintrag, ist auch nicht schlecht. Wir haben ja gesagt, dass der Reader von dem Google... Es war doch 1. April, hat er da Nope geschrieben? Nee, das war schon vorher. Ich habe den 1. April Gott sei Dank ziemlich verpasst. Ja, ich auch. Sehr gut. Entschuldige. Genau. Google Reader wird eingestellt. Ja. Das war kein April-Scherz, sondern das wird passieren und das war, glaube ich, zum Juni. Und alle Programme, die so mit Google Reader gesynkt haben, müssen sich sowas Eigenes suchen und unter anderem eben auch Reader, also der von mir bevorzugte RSS-Reader. Und was der jetzt gemacht hat, ist, dass er jetzt erstmal Reader für umsonst raushaut, eine Zeit lang, in der jetzigen Form. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob die, ich glaube, es ist aber auch, sind die App-Store-Versionen auch, also muss fast die Updates dann auch mit drin sein, also ja, nutzt jetzt einfach plant die Aufmerksamkeit. Er ja Reader 2. Er schreibt, dass er es weiterentwickelt, dass es nicht jetzt so ein Abandonware-Move ist. Und ja, kann man jetzt einfach mal runterladen, wer ein wenig mit RSS gemacht hat. Jetzt einsteigen. Ja, und ansonsten hat er schon erwähnt, ein oder zwei Dienste, die er so unterstützen will. Es klang nicht so, als würde er eine komplett andere Plattform unterstützen wollen, so. Also sich auf eine festlegen dann. Mhm. Ja, werden wir mal sehen, wie das noch wird mit den ganzen RSS-Sync-Engines. Jo. Dann gibt es noch weiter Apple News. Ja. Und zwar eigentlich erstmal was für Entwickler. Und das fand ich ja schon für mich erstmal interessant. Es gibt ja so eine Entwickler-News-Seite von Apple. Ja, das war schön. Da war da jetzt bloß ein Eintrag oder zeigen die immer nur einen Eintrag? Das war jetzt der Link direkt zu dem Eintrag. Ach so, okay, gut. Es gibt da regelmäßig News. Also unter anderem zum Beispiel auch, dass man jetzt so App-Store-Links machen kann mit einfach nur dem iOS-Produktnamen hinten dran. So wirklich App-Store/iOS-Produktname. Und was da auch kam, war Folgendes, und zwar, dass sie jetzt ab 1. Mai nur noch Apps durchlassen, die wirklich sowohl Retina als auch Longphone-Auflösungsunterstützung haben. Wir haben es bisher schon nahegelegt, dass man das bräuchte und machen sollte. Aber jetzt wird es ein Kriterium. Ja. Interessanterweise dachte ich, das wäre schon längst Kriterium bei den neuen Apps. Ich dachte, das hätten sie schon bei der Vorstellung von iPhone 5 gesagt, aber da habe ich mich total vertan. Mich würde interessieren, wieso die Policy eher ist, was die Rückwärtskompatibilität ist. Also wie wichtig ist es Apple, dass die Sachen auf dem Vierer noch gehen und dass die Sachen noch auf dem Nicht-Retina gehen? Also gerade im iPad-Bereich, was ja jetzt nicht betroffen ist, haben wir ja noch das Nicht-Retina-Display. Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Im Moment steht es in den App-Store-Richtlinien drin. Dass man das machen sollte. Ja, beides. Also dass zum Beispiel eine iPhone-App muss auf dem iPad laufen. Und zwar sowohl in halber als auch in ganzer Auflösung. Also in sowohl in 2x als auch in normal. Das heißt so Retina und Nicht-Retina. Ah ja. Ja gut, ich meine, wenn du keine Nicht-Retina-Version hast, fällt das ja dann gar würdest nicht auf. Du auf dem Original-iPad nicht laufen. Doch. Mit den doppelt so großen Grafiken und das ja. Würde sich ein bisschen abknechten. Vielleicht, ja. Stimmt. Nicht vielleicht. Also meine Avatar-App war von Anfang an nur Retina. Ja? Ja. Das war mir zu blöd, die noch nicht Retina extra zu machen. Damals schon, du warst ja so vor deiner Zeit. Und insofern, okay, da gab es keine Probleme. Ja, aber wollen sie auf alle Fälle einführen. Mich würde auch eher interessieren, wie so die Rückwärtskompatibilität aussehen und was da auch die Pläne sind, weil das nervt an der Stelle schon auch. Also ich würde da gerne was abschneiden mal wieder. Also ich würde einerseits gerne was abschneiden, ich würde andererseits aber gerne alte Versionen bereithalten können für Leute, die noch alte Geräte haben. So. Ja gut, das ist ja noch anscheinend nicht möglich. Also vielleicht muss man da als Entwickler einfach diesen Schritt machen, den es auf dem Mac und PC schon ewig gibt und dann halt eine Nummer an die App ranhängen und dann muss man sich die neu kaufen. Mehr Versionsnummer. Ja. Das wäre ein Weg, den könnte also man jetzt eine gehen, Möglichkeit, aber ich finde auch sehr radikal. Ja, ist radikal und auch nicht sehr angenehm. Ja. Ja. Aber da haben wir ja schon lange diskutiert. Haben wir. Es sieht nicht danach aus, dass Apple jetzt weiter seine alten Sachen irgendwie fördern möchte, seine alten Geräte weiter benutzt sehen möchte. Und bei all den berechtigten Kritik an diesen Kauf-Experiences würde ich jetzt, glaube ich, was einstreuen wollen. Ich habe Office gekauft. Ah. Microsoft Office. Okay. Student and Home Edition für zu Hause. Weil es mein Vater gebraucht hat. Also habe ich die zu Hause gekauft, online, so Ende letzten Jahres. Runtergeladen, aktiviert. Habe gedacht, okay, das ist mein Microsoft-Account, den habe ich eh mit der Xbox, das ist auch so ein zentraler Account, das wird schon alles super sein. Und dann war ich jetzt in der Situation, ich wollte es nochmal installieren. Also einerseits, man darf zwei Installs machen mit der Version so, also ich kann auch mein Vater und ich können das beide gleichzeitig benutzen. Andererseits wollte ich es halt einfach nochmal installieren jetzt. Und dann bin ich auf die Microsoft-Seite gegangen, auf dem microsoftstore.com, habe mich da eingeloggt mit meinen Zugangsdaten und dann kommt bei mir eine schöne Meldung. Nö, also da ist jetzt nichts. So, du hast noch nichts gekauft an Software und keine Produktschlüssel. Falls du vor dem 27. September 2012 was gekauft hast, dann taucht es leider hier nicht auf und geh doch mal auf unsere Support-Seite, was dann so einerseits ein Link im Text ist, ohne irgendwie Underlined und irgendwie Highlight, also man muss erstmal wissen, dass man da überhaupt hinklicken kann. Andererseits echt eine Telefonnummer. Nein. Nix, wo ich irgendwo hinschreiben könnte. Und ich meine, sie haben ja meinen Fall schon, also ich meine, sie schreiben ja extra den Blurb dahin, also wissen sie, dass man das gerne hätte mal. Und wenn ich dann meine Rechnungsdaten habe und einfach meine Rechnung nochmal hinschicke oder was auch immer, können Sie das doch per E-Mail machen. Nee, man muss da anrufen. Habe ich da angerufen. Also erstmal mich geärgert, weil das war irgendwie 9 Uhr abends. Ja. Und ich wollte halt das für den nächsten Tag mal benutzen. Verstehe. Ging dann schon nicht. Aber dann habe ich angerufen am nächsten Tag. Und dann wurde mir mit gebrochenem Deutsch so erzählt, wie mir denn vielleicht geholfen werden könnte. Mir wurde eine URL diktiert, also erstmal lange zur Warteschleife natürlich, aber mir wurde eine URL diktiert mit Militär-Diktiergeschichte, also irgendwie Hector, Theodor, Alpha. P, also wirklich HTTP wurde erst noch vorne dran diktiert mir auch noch. Und dann bin ich auf eine Seite gekommen, in der man nachgucken kann, wenn man die Bestellnummer noch hat. Mhm. Und die E-Mail-Adresse, mit der man das gemacht hat, kommt man dann auf den Beleg auch wieder von der Rechnung. Okay, habe ich wieder einen Beleg und da war auch ein Download-Link. Das war mein erster Anruf. Da habe ich gedacht, bin ich fertig, weil das ist ja jetzt eine Live-Seite, die funktioniert, die mir meinen Kauf anzeigt. Und dann wollte ich auf Download drücken und ich habe auf Download geklickt. Abgesehen davon, dass die Seite super lahm funktioniert hat. Warum auch immer, vielleicht war sie gerade überlastet. Am Telefon wurde mir dann gesagt, ich soll Internet Explorer verwenden oder auf dem Mac Firefox. Nachdem ich vorher schon gesagt habe, dass ich auf dem Mac bin, mal zum einen das. Zum anderen habe ich gedacht, holla, wo sind wir? Und dann habe ich da geladen und eben nicht, weil dann kam so ein Fehler. Die Datei war nicht da. Naja, und die sind ja umgezogen 2012, offensichtlich. Ja, aber es war ja schon die andere Seite, die mir das anzeigt. Also, ich nochmal angerufen, weil ich habe ja nichts anderes. Ich habe keine E-Mail, ich habe keine andere Hilfsmöglichkeit. Nochmal Warteschleife 10 Minuten, nochmal 10 Minuten Gespräch, in dem mir dann nochmal gefragt wurde, ob ich Probleme mit Outlook habe. Ah, okay. Dann wurde mir aber direkt eine URL gegeben, unter der dann dieses Office-Paket daherkam. So, das, was ich eigentlich haben wollte. www The Pirate Bay. So ungefähr. Also halt so ein kurzer kryptischer Link, der auf .dmg endet. Und wie ich das DMG dann beinhaltet. Naja, aber das war so die Online-Kauf-Experience, die ich jetzt mit Microsoft verbinde. Für mich. Das klingt gut. Und das macht jetzt eher. Ja, es gibt die größten Auswüchse. Ich meine, das Wacom-Tablet, was wir hier haben, da wollte ich den Treiber runterladen. Da musste ich die Seriennummer des Geräts eingeben, weil ich einen Treiber haben wollte. Und das Beste ist, diese Seriennummer ist nicht irgendwo auf dem Gerät aufgedruckt, wo man sie wiederfinden kann, sondern die war ein extra Zettel. Das heißt, wenn ich irgendwann den extra Zettel wegwerfe und meinen Treiber verliere, dann sehe ich blöd aus der Wäsche und habe da ein Wacom-Tablet, was ich nicht mehr benutzen kann. Also ich kann dann anrufen empfehlen, das macht viel Spaß. Ja, bestimmt. Naja, aber das ist, ich ab und zu brauche ich diesen Realitätsabgleich auch, ja, weil diese Treibergeschichte ist auch so, ich habe halt vor 6 Jahren dann, glaube ich, einen PC installiert oder beim PC geholfen von einer Bekannten. War halt so eigentlich ein Dell, glaube ich sogar. Und da alle Treiber zusammen down zu loaden, das waren 10 Excel-Files irgendwo, die sich auf dem Desktop empackt haben, bevor sie sich installiert haben, die kryptisch hießen, wo ich echt ins Schwitzen kam, einfach nur um die Basistreiber für diesen Laptop zu installieren. Und ab und zu muss man sowas machen, um das wieder so im Gedächtnis zu haben, so woran es krankt. Das sind nämlich so diese ganzen Details. Ja, das ist schon so, toll. Weil an sich geht es natürlich irgendwie. Das ist schon toll, oder? Mit den Druckern heutzutage, dass ja. Der auch automatisch sich den Treiber sucht. Wenn es geht, das geht leider ab und zu nicht. Ja, das gut. Aber an sich finde ich es auch sehr gut. Ja. Gut, dann zurück zum App Store. Der App Store macht jetzt auf dem Telefon auch eine deutlichere Anzeige von welche Altersbeschränkung jetzt diese App hat. Das finde ich interessant, weil ich habe mich immer gefragt, warum ich 500 Fragen beantworten muss, wenn ich eine App einreiche. Und ich habe es noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen und habe mich auch letztens gefragt, wie wird das enforced? Also wie kann ich zum Beispiel sagen, hier Kind, hast du das iPhone, alle Apps ab 10 Jahren werden dir ja nicht angezeigt. Kannst du machen. Ja. Also es gibt in den Altersbeschränkungen oder in der Kindersicherung gibt es genau diese Geschichte. Apps bis zu dem Geschichte dürfen geöffnet oder ich glaube sogar, ob gekauft oder angezeigt, weiß ich gar nicht. Da müsste man nochmal gucken, aber zumindest die Information wird da benutzt. Und ja, jetzt wird es im Store auch ein bisschen deutlicher gezeigt, nämlich so auf der App-Seite dann oben, direkt unter dem Titel. Interessanterweise auch vor kurzem dazugekommen ist die In-App-Purchase, also dieses Produkt bietet In-App-Purchases an, steht dann auch unten drunter, Das ist auch ein bisschen neu. Also sie schrauben da. Die Suchergebnisse sind immer noch scheiße, aber irgendwas machen sie. Vielleicht wird es ja gut. Ja. Aber wer nichts mehr macht, ist... Ja, also ich habe es ja schon angekündigt, dass da Sachen passieren. Also, was heißt Sachen passieren? Also, wir erinnern uns an das letzte Jahr, was Großartiges passiert ist. George Lucas hat verkauft. Mhm. Und zwar an Disney. Alle seine Rechte. Jetzt gibt's ja nicht bloß Star Wars bei George Lucas, sondern auch noch so eine kleine Computerspieldivision, die früher mal Lucasfilm hieß. Seit mindestens 20 Jahren aber LucasArts. Und die wurde an Disney mitverkauft. Und die hat ja auch seit 5 Jahren fast nur noch Star Wars Titel gemacht. Also die haben eh schon seit Ewigkeiten nichts Tolles mehr gemacht. Eigentlich seit sie keine Adventures mehr machen. Zumindest nichts, was mich interessiert. Trotzdem, die wurden jetzt an Disney verkauft und Disney hat jetzt beschlossen, sie dicht zu machen. Weil sie sagen, wir können doch unsere tollen Marken, die wir jetzt haben, wie Star Wars, einfach von jemand anderem entwickeln lassen und dann kommt dann das LucasArts-Logo mit drauf oder so. Mhm. Das heißt, die übrig gebliebenen Leute bei LucasArts werden jetzt auch entlassen und die aktuellen Projekte eingestampft. Gut, ist eine Entscheidung, kann man machen. Ich weiß nicht, wie viel LucasArts mir jetzt noch im Herzen wert war, aber es sind halt die Erinnerungen, die dranhängen. Und ja, das Traditionsstudio ist jetzt tot. Aber wie gesagt, so im Grunde war es schon lange tot, was so den Spirit anging. Ja, tendenziell. Also wie gesagt, sie haben einfach so Krieg der Sterne-Titel gemacht ohne Ende. Und dann irgendwie so noch die Remakes jetzt von Monkey. Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Allerdings, das wäre ja alles gar nicht so schlimm, wenn da jetzt Star Wars noch weiter ausgequetscht wird und ausgeschlachtet und vielleicht sogar tollere Spiele rauskommen, als die LucasArts selber machen können. Aber die ganzen alten Adventures, die gehören ja auch zu LucasArts noch. Und die Rechte gehören jetzt Disney. Das heißt, Monkey Island gehört jetzt Disney. Und ich kann da Ron Gilbert nur recht geben, der schreibt, er würde ja ein neues Monkey Island machen, aber nur, wenn er die Rechte dran hat. Und er lizenziert die sicher nicht bei Disney Sachen, die er erfunden hat. Ja. Und ja, da war bei mir schon auch so ein kleiner Outrage, dass das jetzt tatsächlich, also im Grunde ist es total asozial, wenn man denkt, das hätte George Lucas genauso passieren können, dass er hat sich Star Wars ausgedacht und er hat davon profitiert, aber er hat sich nicht Monkey Island ausgedacht, sondern Ron Gilbert. Also was würde George Lucas sagen, wenn jetzt Disney Star Wars hätte. Ja gut, er hat zumindest Fettkohle dafür gekriegt. Also ich finde es eine sehr unbefriedigende Situation und das passiert unter völliger Beachtung unseres tollen Urheberrechtssystems. Ja, weil Ron Gilbert war angestellt, deswegen hat er eh seine Rechte da abgegeben, schon dabei, weil da bist du ja kein Urheber, wenn du angestellt bist, anstatt ja. Anders arbeitest. Ja, und Disney kennen wir ja vom Disney-Paragraphen, wo das Urheberrecht immer weiter verlängert wird. Also wir haben jetzt die Situation, dass da eine Marke rechtlich geschützt ist von jemandem, der sie eigentlich nicht verdient. Und das macht mich wütend. Vielleicht bringen sie ja Monkey Island nochmal raus, so unter Pirates of the Caribbean Titel. Stimmt, so themed. Ja. Jetzt andersrum, mit wieder Full Circle. Captain Jack Sparrow als LeChuck. Carla, die Schwertmeisterin. Als LeChuck? Okay. Also da ist einiges kaputt, finde ich. Und das nervt mich. Und Disney gönne ich nicht unbedingt. Ja. Wobei es ja eigentlich noch interessanter ist, weil Pixar ist ja aus LucasArts auch entstanden. Aus LucasArts wirklich? Ja, irgendwie waren die, also ich weiß nicht mehr genau, wie das... Ich dachte aus dem, wie heißen sie denn, nicht THX? Ja, ich glaube, die wurden in LucasArts integriert. Also okay. Ganz genau, weiß ich es nicht. Und Pixar ist ja schon länger mit Disney verbandelt. Ja. Naja, so schließt sich der Kreis. Aber ist ja schön, wenn dann die tollen Urheberrechte von großen Konzernen gemanagt werden, damit die armen kleinen Urheber nicht beschissen werden. No? dann ist ja alles in Ordnung. In dem Zusammenhang gibt es aber auch natürlich schöne Dinge zu berichten, denn jetzt graben alle Gameblogs die LucasArts-Geschichte wieder aus. Unter anderem ein GDC-Talk von Ron Gilbert, der mir tatsächlich bis jetzt entgangen ist, auch im GDC World, über Maniac Mansion. Ah. Wie das entwickelt wurde. Und ich hatte nämlich schon einen Podcast gehört darüber, wie er da erzählt hat und so weiter, aber ich bin mir recht sicher, ich habe den GDC-Walk, hatte den noch nicht gesehen. Der Talk, nicht Walk. Der GDC-Walk. Den können wir auch mal machen. Genau, und da hast du noch was rausgesucht oder gefunden? Naja, ich habe beim Gucken, weil ich habe auch reingeguckt in den Vortrag, gemerkt, okay, ich habe Maniac Mansion jetzt immer noch nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr, als dass man den Schlüssel am Anfang von Hausvorleger, Türvorleger, so dass da der Schlüssel ist und dass man so reinkommt und dass man erwischt werden kann und dann immer wieder eingesperrt wird. So, das sind so die Ecken, die ich gehabt habe. Ja, doof. Dann vielleicht habe ich irgendwo gelesen, es gibt so eine Deluxe-Version, so die von Fans gemacht wurde, die aber irgendwie einerseits ist die jetzt gerade nicht mehr erhältlich im Moment oder ich bin so blind, andererseits läuft die nur auf PC. Dann habe ich mir gedacht, dann schließe ich doch diese Bildungslücke und mach einfach einen Let's Play. Gucke mir einen Let's Play an davon. Okay. Weil das ist ja meistens eh schneller und die damaligen Avengers waren ja auch noch fieser und auch in dem Talk hat er ja auch gemeint, dass es viele Kombinationen gibt, wo man sich ins Knie schießen kann bei Maniac Mansion, damit es nicht mehr geht, weil die Charaktere halt ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben, interessanterweise, oder? Also ein bisschen wie bei The Cave. Ja. Nur halt so, dass es kaputt geht. Gehen kann, und zwar in mehrfach. Ja, du kannst mit jeder Kombination das prinzipiell schaffen, aber man kann Sachen der Pflanze verfüttern und dann sind die weg, ja. Die du brauchst eigentlich. Genau, so Geschichten kann man da machen. Und ich habe mir diesen Let's Play angeguckt und der ist eigentlich ganz nett erzählt, so ein deutscher Let's Play davon, 12 Minuten und dann hat man einmal so Maniac Mansion. 12 Minuten? Ja, hat die Deluxe-Version, vielleicht ist es auch. Speedrun hat natürlich viel recht hübsch gemacht, der Let's Play. Also wirklich mit Gas geben und zwischendurch ein bisschen lustig sein. Ah, okay. Aber so, dass es gut reinpasst. Also, dass du das Hin- und Herlaufen. Genau, das Hin- und Herlaufen. Backtracking. Genau. Bisschen reduziert. Und ein paar Sachen, wo man sterben kann, dann durchaus auch gemacht. Ich muss ja sagen, ich bin ja oft nicht so, aber bei Maniac Mansion bin ich total strikt. Ich habe das auf dem C64 kennengelernt. Muss tatsächlich sagen, dass ich die Grafik von Maniac Mansion auf dem C64 am schönsten finde. Ja. Weil die Figuren sehen viel stilisierter aus. Also die sind, finde ich, super cute auf dem 64. Mhm. Und diese Version, die danach kam, Amiga-Version und die Deluxe-Version basiert auf der verbesserten Grafik. Das ist so eine Mischung. Man merkt, die Grafiken sind alle nicht für diese Auflösung gemacht, sondern da irgendwie neu drüber gemalt, weil so die ganze Geometrie und so sollte ja gleich bleiben, damit du die gleichen Skripts verwenden kannst. Mhm. Ich finde es nicht so hübsch, lustigerweise. Also da finde ich das Stilisierte der Charaktere viel hübscher und außerdem sind die dann alle grün geworden oder türkis. Ja, die Edna und die Dinger. Ja, die wahnsinnig. Und dieses schöne pinke Zimmer von Frau Edna, das kommt auf dem C64 auch schöner rüber. Ja, manchmal kann es halt auch so rum schöner sein. Und da wollte ich dann noch was erwähnen, und zwar Monkey Island 3 hat sich mal einer hingesetzt und wollte ein D-Make machen. Weißt du, was ein D-Make ist? Vielleicht wirklich auf C64er zurück oder was? Also so ähnlich. Also D-Makes sind Remakes von Spielen, von modernen Spielen auf alt, auf Retro. Also ich glaube, es gibt auch, ist gerade erschienen ein D-Make von, wie heißt das, wo du Leute überfährst? Sehr bekanntes Spiel, wo du Leute überfährst. Ja. Du fährst durch die Gegend. Mhm. In was? 3D-Spiel. Ganz normales Spiel. Immer mit welchen Gerätschaften? Auto? Auto. Oder? Auto. Auto. Und du überfährst Leute, ob sie es. Grand Theft Auto? Nee, Rancid's Auto, ja. Ja, da gab es ja auch eine flache Version schon, aber das... Genau, also da gab es zum Beispiel ein D-Make in 2D. Okay. Und da hat sich einer hingesetzt und hat Monkey Island 3 in diesem Monkey Island 2 oder Monkey Island 1 Stil nachgebaut. Ich glaube, der ist nie fertig geworden. Aber fand ich lustig. Und das hat durchaus seinen Charme, aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Jo, genau. Ansonsten haben wir hier noch ein Trickkistchen. Genau, jetzt kurze Unterbrechung für die Trickkiste. In other news und völlig unrelated, ein Trick, der mir aufgefallen ist, iBooks. iBooks. Ich habe mir übrigens jetzt auch den Kindle Reader geholt, der den großen Nachteil hat, dass du dir die Bücher nicht vorlesen lassen kannst. Mit Accessibility. Mhm. Auch nicht? Nein. Okay, weil das war nämlich bei Scooby auch so. Fand ich auch sehr tragisch. Sehr nervig. Mit iBooks geht's nämlich. Mhm. Was aber bei beiden Programmen nicht geht, ist sich Textstellen rauskopieren. Und das ist extrem nervig, wenn man recherchiert für irgendwas, wo man zitieren möchte. Mhm. Ja. Es gibt aber einen Trick. Und wenn ich jetzt iBooks finde, dann kann ich den auch mal kurz beschreiben. Also die App heißt, heißt es iBooks? iBooks, ja. Echt? iBooks. Es gibt einen Trick und zwar, man kann ja Text markieren. Mhm. Und das kann man machen. Und dann kann man sagen, suchen. Nicht suchen, doch genau, suchen. Okay, man kann den Text markieren und dann suchen. Du bist suchen. Jetzt auch in einem Buch, das man an sich aber nicht... Das ist jetzt ein... Ein Storebuch. Das ein Storebuch. Und dann kann man in Suchen gehen und dann wird der Text abgeschnitten. Das meinte ich nicht. Man kann auch noch in Definieren gehen, genau. Das ist der Trick. Im Definieren, ja... Okay. Dann geht dieser, möchten Sie jetzt ein Lexikon laden, mit Dialog auf und dann gehe ich auf Wikipedia suche und dann steht nämlich der ganze Abschnitt im, jetzt funktioniert alles gar nicht mehr. Okay, ich markiere mal hier ein bisschen was, weil ich es lustig finde, was zu markieren. Dann steht eigentlich der ganze Abschnitt in der Wikipedia Suche. Ach, Quatsch, nicht Wikipedia-Suche. Also jetzt ganz durcheinander alles. Okay, dann nochmal. Ich fange nochmal. Langsam auf Anfang, es wird eine längere Trickkiste diesmal. So, also. Ich möchte einen Teil aus einem Buch zitieren, also möchte ich den Text haben. Dann markiere ich den Text und drücke dann auf Definieren. Ja? Mhm. Und dann drücke ich nicht auf Wikipedia-Suche, sondern auf im Web suchen. Okay. Genau, und dann kopiert er mir den ganzen Text in das Google-Fenster. Aha. Okay. Und da kann ich ihn rauskopieren. Das ist wahr. Sehr gut. Was ganz praktisch ist. In der Kindle-Suche geht es auch, da kann man nämlich mit Facebook-Sharen Text stellen und in diesem Facebook-Dialog kann man sich dann auch rausholen. Okay. Ich verstehe. Und ansonsten kann man das nicht. Wenn man hier was selektiert hat, da kommt man nicht irgendwie ran. Man kann nicht das Buch einfach kopieren. Nicht mal Ausschnitte. So. Nee. Suchen. Ah, das geht aber auch. Wenn du einfach nur auf Suchen drückst, dann hast du es im Suchfeld. Ja, dann schneidet er aber ab. Echt? Ja. Der kann dann nicht. Ah, so stimmt. Das ist nicht lang genug. Das ist zu kurz. Und wenn man im Web nur ein Satz ist, dann geht Suchen auch. Wenn man im Web sucht, dann schneidet er nicht ab. Okay. Gut. So viel dazu. Trick 17. Trick 17. Und dann sehe ich hoffe, der ist legal. Aber zitieren darf man ja wohl noch. Du hast ja nicht gesagt, was die Leute da mit dem Bereich kopierten machen Text wollen. Machen. Ja. Ja. Also ich denke, zitieren ist immer noch in Ordnung und wichtig. Kommen wir zu unserem letzten Teil unseres Podcasts, dem Konsum. Der Konsum! Ja, da habe ich einen ersten Tipp, der ist gar nicht so konsumorientiert, aber ein bisschen. Ich habe nämlich, es war ja Ostern und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein bisschen Open Source, weil ich habe zu Hause so eine Webcam und da würde ich gerne ein Timelapse-Video von machen und das regelmäßig täglich. Und da habe ich ein bisschen geguckt, was es so an Open Source gab und da ist mir so irgendwie ImageSnap aufgefallen, ImageSnap. Würde genau das machen, was ich gerne hätte. Im Abstand von x Sekunden ein Bild von der Webcam upgraben und speichern. ImageSnap hat aber das Problem, dass es, wenn man das länger als einen Tag lang laufen lässt, wenn man jetzt nur ein oder zwei Sekunden Abstände hat, halt einfach den Mac Mini sogar wirklich zum Abstürzen gebracht hat. So, der war dann wirklich so, geht einfach der Speicher aus, liegt irgendwas durch die Gegend und keine Ahnung was. Auf alle Fälle, mein Rechner zu Hause war dann platt. Das habe ich dann genervt und dann habe ich noch ein bisschen umgeguckt und es gibt wohl auch so Webcam-Tools noch, war das andere, was mir wer empfohlen hat. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, das will ich jetzt irgendwie da laufen lassen und so schwer kann es doch nicht sein, da ein Bild von der Webcam abzugreifen. Und ich will ja eh noch ein bisschen einen Timestamp reinbraten, so mit Quartz schön, mit einem Font meiner Wahl und vielleicht auch noch einen Text drüberlegen und es dann auch hier intern mal für, falls wir das wieder an den Start bringen, für LOL-Commits verwenden. Auf alle Fälle, ich wollte es einfach mal kurz das ist selber machen. Dann habe ich halt ein paar Tage investiert und habe es selber gemacht und habe jetzt mit Qtkit ein kleines Corner-Zeilen-Tool geschrieben, das Webcams abgreifen kann, also ein Bild von der Webcam machen kann. Man kann ein paar Parameter einstellen, das heißt eben, wie oft, wenn es regelmäßig ist, wenn es mehr als ein Bild sein soll, in welchem Zeitabstand es weiter die Bilder aufnehmen soll, ob es die Bilder runterrechnen soll, welche Qualität das JPEG haben soll, ob es einen Timestamp drin haben soll und mit welchem Font. Und dann genau, kann man das laufen lassen und kann man Timelapse von einer beliebigen Webcam machen. Als was speichert er das dann? Einzelne Bilder? Als einzelne Bilder, JPEG oder PNG. Ich habe dann auch noch im Hefetext hinzugefügt, wie man mit FFmpeg daraus ein Timelapse-Video wirklich auch macht. Dann muss man halt noch FFmpeg installieren, dass da wirklich ein Video rauskommt. Ja, schön. Genau. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr auch noch gerne Features reinbauen und Pull-Requests schicken. Mache ich gerne. Was ich noch machen will, ist noch ein bisschen Text rein, also beliebigen Text dazu schreiben, wirklich für die LOL-Commit-Geschichte. Und vielleicht noch einen besseren Skalierungsalgorithmus, weil der ja Core-Image komplett am Start ist auch und einfach nur kleiner rechnen, macht es, glaube ich, ein bisschen unschöner, als es könnte. Ah, ja. Also ein bisschen werde ich da dann noch weiterschrauben, aber im Wesentlichen tut es jetzt für das, was ich haben will. Jo, genau. Gut. Kein Sümsche. Ja, ich hatte es ja gerade schon erwähnt bei den LucasArts-Geschichten, bei den Adventures. Tatsächlich komme ich mit Adventures gar nicht mehr so gut zurecht, habe ich gemerkt. Vor allem, wenn sie so eine Zwischenlösung sind, wenn sie noch irgendwie dem alten Point-and-Click verhaftet sind, aber sich nicht mehr so anfühlen wie die Retro-Klassiker. Und da habe ich jetzt ein Beispiel gefunden, was sich so nah an die Retro-Sachen anlehnt, dass ich mich wieder nicht gelangweilt habe. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist vielleicht, weil es keine Textausgabe gibt. Keine Sprachausgabe, meinst du? Oder? Ja, Sprachausgabe, sondern man die Texte so schön durchklicken kann. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum das wieder funktioniert hat. Warum ich mich da drauf eingelassen habe. Vielleicht auch, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt von der Zeit überschaubar. Das ist nämlich nur eine Episode erstmal. Mhm. Da bleibe ich auch dran. Das hatte ich zum Beispiel bei dem Hollywood Monsters das Gefühl, da werde ich jetzt eh noch 5 Stunden dran spielen. Ich habe jetzt keinen Meilenstein, den ich erreichen möchte oder so. Und habe es dann zur Seite gelegt und nie wieder angefangen. Also dieses Retro-Gefühl, dieses Heimelige, das hat viel ausgemacht. Das Spiel heißt Fester Matt, spielt im Wilden Western und ist unglaublich stark an Monkey Island angelegt. Also es gibt viele Szenen, die man durch so einen Zerrspiegel wiedererkennt. Ist, finde ich, sehr witzig geschrieben. Es ist nicht so, dass es nervt, diese Zitate, die drin sind. Es ist auch nicht einfach bloß abgeschrieben. Also es ist auch, glaube ich, irgendwie, zumindest im App-Store-Text stand auch, dass es durchaus als Hommage an die alten Videospiele gedacht ist und damit. Also sogar die Musik erinnert einen an Monkey Island 2. Ja, wobei ich die Monkey Island 2 eigentlich recht nervig fand, muss ich sagen. Das Gedudel im Gegensatz zu den anderen Monkey Island Teilen. Aber von der Grafik her ist es gar nicht so Monkey Island 2, ja, sondern eher so diese Indie 4, würde ich sagen. Echt Indie 4? Ich fand jetzt eher so Simon the Sorcerer mäßig von den Schattierungen her und von den, die Hintergründe sind. Also die Hintergründe, stimmt. Die Personen nicht so, aber die Hintergründe. Stimmt. Die Personen sind sehr Monkey Island. Und da fällt mir schon auch bei Simon the Sorcerer ist ja auch so und eigentlich ist ja noch ein Spiel aus der Zeit, was ich noch nie gespielt habe. Ich habe immer die ersten paar Minuten gespielt und dann Ich bin nie reingekommen. Das ist interessant, Simon the Sorcerer habe ich noch gespielt. Das habe ich noch durchgespielt. Also das Fester Matt hat, ist wie gesagt erste Episode, kostet 99 Cent momentan. Bin gespannt, ob es da jetzt dann noch was nachkommt, wie aufwendig das überhaupt ist, das zu programmieren. Weil das ist ja hauptsächlich Assets und Story schreiben, also Grafik machen und Story schreiben und Musik. Also denke ich, dass sowas schon immer auch ein bisschen dauert zwischen den Episoden. Es hat die gleichen Probleme wie früher, die Adventures. Selbst da fühlt man sich heimisch. Du sammelst 1000 Dinge ein, die du irgendwie kombinieren kannst und du weißt, du sollst sie kombinieren und du musst einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt warten. Viele logische Sachen funktionieren nicht. Mhm. Kannst du einfach nicht tun. Es gibt Pixel-Hunting. Also okay. Und zwar nicht in dem Sinne Pixel-Hunting. Da ist jetzt ein Pixel mit einer Münze, wie das bei Maniac Mansion, glaube ich, war. Mhm. Sondern du weißt einfach nicht, was sind Gegenstände, was sind keine Gegenstände. Und es gibt unglaublich viele Shops, so wie den Waffenhändler in Monkey Island, wo du jeden Gegenstand angucken kannst auch und dann irgendwie rausfinden musst, welche. Also eigentlich gibt es da auch viele negative Seiten, aber es hat mich trotzdem überzeugt. Wir haben es denn in die Steuerung gemacht? Das würde mich noch interessieren, weil das war ja irgendwie bei dem Monkey Island Remake fand ich es ziemlich furchtbar. Also die Steuerung ist, meistens kannst du einfach klicken und er macht dann die richtige Aktion. Außer du benutzt halt Gegenstände. Dann hast du die Steuerung wie bei dem alten Monkey Island, wo du deine Verben hast und dein Inventory. Das ist ein bisschen fummelig. Ich würde empfehlen, das auf dem iPad zu spielen. Aber man tappt auf die Gegenstände, um sie zu nehmen. Ja. Gibt es die Verben auch noch? Also Verben und Tappen? Oder? Also bei den meisten Gegenständen kannst du einfach drauf tippen. Mhm. Um sie zu nehmen, musst du aber meistens Pick-up klicken. Und aber das, du hast nicht diesen Hover-Modus, wo du so... Nee, den Hover-Modus hast du gar nicht. Das heißt, ja doch, du kannst über den Bildschirm streichen und er sagt dir, was ist was. Das schon. Aber du hast nicht wie bei den Telltale-Adventures so eine Anzeige, wo sind Objekte oder so. Mhm. Was hilfreich gewesen wäre. Ja. Ansonsten, es sind ein paar sehr nette Gags drin. Das muss man sagen. Und die Rätsel sind nicht alle logisch. Es sind die, ja, oft löst du auch schon ein Rätsel, ohne zu wissen, warum du es später brauchen wirst und so weiter. Ja, aber dadurch, dass es dieses Setting hatte, passte das in den Mut. Und hat mir mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hatte. Ja, schön. Kostet eine Macke im Moment, glaube ich. Genau. Ja, genau. Und hoffentlich kommen dann die anderen Episoden also auch noch. Also eine Euromack. Ja, da habe ich immer gedacht, also entweder ist es nicht erfolgreich genug, dann macht man keine neuen Episoden. Oder es ist so erfolgreich, dass man denkt, brauche ich jetzt nicht mehr weiter arbeiten. Ich denke, es ist in der Mitte, deswegen glaube ich auch, dass es neue Episoden geben wird. Jo. Und dann haben wir noch was anderes, brandaktuell heute rausgekommen. Du hast vorher einfach gesagt, so, musst. Ich hatte mal einen Trailer gesehen. Das ist jetzt rausgekommen, das muss ich jetzt noch schnell angucken. Ja, genau. Ich hatte mal einen Trailer davon gesehen und war schon relativ heiß drauf. Denn wenn man sich das Spiel ansieht, sieht es aus wie Limbo, wie Limbo mit farbigen Hintergründen. Was es überhaupt nicht ist. Ja, gar nicht. Ein bisschen, aber so gut wie nicht. Ja, ein bisschen, aber so gut wie nicht. Es ist ein One-Tap-Spiel in der Bedienung. Und zwar, ja, erklär mal, was macht man denn? Was macht man denn? Man ist so ein kleines Pelzwesen-Dings, so eine kleine Kugel mit Augen. Und wenn man drückt, dann werden die Arme so geschwungen und das fliegt. Es flattert irgendwie. Flattert irgendwie, ja. Es flattert undefiniert und fliegt dann durch die Gegend. Ja, und zwar immer nach rechts, also so ein Sidescroller. Ja, trifft dabei auf Hindernisse. Das ist alles sehr physiksbasiert. Also die Welt bewegt sich wie im echten Leben. Steine fallen runter, irgendwelche Zahnräder gibt es. Und es gibt so kleine Power-Ups, die man aufsammeln kann. Und dann verändert sich das Wesen selber. Mhm. Mal wird es größer, mal wird es kleiner, mal wird es schneller, mal weniger. Und ganz verschiedene. Ja. die im Spiel auftauchen. Die ersten Levels habe ich mir gedacht, also es sieht auch super hübsch aus, das Ding. Mhm. Man kann sich da auch Videos angucken, um so einen Eindruck zu kriegen. Die ersten Levels habe ich mir gedacht, das ist nett, aber es ist so einfach. Ja, man klickt sich da wirklich einfach nur durch. Ich meine, und ich weiß gar nicht genau, was ich hier tue. Irgendwie mache ich was, aber im Grunde geht es fast automatisch. Und das ging so, das ging relativ lang so. Wahrscheinlich dadurch hat es mich aber auch reingezogen und ich wollte sehen, wie geht's denn jetzt weiter, wie geht's denn jetzt weiter. Und ach, wenn es so einfach ist, dann spiele ich es jetzt einfach durch. Irgendwann im Spiel wird es dann durchaus auch schwerer. Es ist wenig puzzellastig, habe ich das Gefühl, sondern ja, irgendwie was dazwischen. Man ertastet es sozusagen wie die richtige Lösung. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie bewegt sich dieses Ding und probiert einfach ein bisschen rum. Ja, mal, es ist viel so ein Geschicklichkeitsding. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die da wirklich so rätselig sind. Und der Rest ist eigentlich dann, wenn es schwieriger wird, wirklich so Geschicklichkeit, wie man ganz genau das abpassen kann. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr begeistert von der Art und Weise, wie die Physik umgesetzt haben und auch von dem, was der Touch ausmacht. Ja, also das ist so in allen Varianten eigentlich schön. Man kann mit dem mit der Physik was anfangen, also wenn man langsam, also wenn man zu viel schlägt und wie schnell man wieder runterfällt, je nachdem, wie groß man gerade ist, das macht alles irgendwie Sinn und fühlt sich gut an und lässt sich gut steuern. Also was jetzt ein bisschen komisch klingt für eine Ein-Button-Geschichte, aber gerade bei der Ein-Button-Geschichte finde ich es halt wichtig. Also ich finde es unglaublich gut austariert, wie sich das Ding bewegt. Also ich kriege ein Gefühl dafür, wie ich drücken muss. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es antwortet schnell auf meine Aktionen und Reaktionen. Die Feedback-Schleife ist gut. Und das ist ganz interessant, weil ich hatte vor, ich weiß nicht, 5, 6 Wochen mal ein Spiel gefunden, was sehr ähnlich vom Grundprinzip funktioniert. Das heißt, du drücktest, der Charakter flatterte und ging halt nach oben. Mhm. Du lässt los, er fällt runter. Und da gab es überhaupt keine Verbindung zwischen dem, was ich getan habe und wie sich das Ding verhalten hat. Mhm. Das war so ein Disconnect. Und bei dem Spiel haben sie es wirklich sehr gut hingekriegt. Ja. Das ist eine feine Sache und es ist irgendwie auch gar nicht so kurz. Also wir sind jetzt noch gar nicht durch. Wir sind noch gar nicht zu, aber sind da schon ziemlich angefixt davor gesessen. So, dann vielleicht noch mal ein zweites Mal spielen, damit man auch die hübschen Hintergründe sich angucken kann. Da genau. komm ich nämlich nicht so dazu während des Spielens. Und was wir noch entdeckt haben, es gibt einen Multiplayer-Modus, ja, der unglaublich viel Laune macht. Also er ergibt eigentlich nur auf dem iPad Sinn. Wahrscheinlich, ja. Ja, also das iPhone, vielleicht noch auf dem Longphone. So zwei Finger auf dem Longphone, links und rechts, das geht schon auch. Aber man tappt gleichzeitig, also jeder hat so seinen Bereich auf dem Bildschirm und bewegt eben ein Wesen und dann gibt es ein Rennen. Ein bisschen so wie bei Tiny Wings Multiplayer. Und genau, und der Unterschied ein bisschen ist, man kann ja sterben. So, also beim normalen Spiel ist es so, dass es relativ frustrationstolerant in einer Position kurz bevor man gestorben ist wieder startet. Also mhm. Die sind relativ zeitnah und beim Multiplayer ist man dann raus aus dem Rennen. Also man kann praktisch sich gegenseitig so ein bisschen ausnocken auch währenddessen. Und wenn man dann ins Ende kommt, dann kann man auch noch extra punkten, wenn man möglichst viele von den kleinen Wesen war. Ja, das ist dann auch noch so eine Geschichte. Und der Modus funktioniert meines Erachtens echt schick und auch gerade im Verhältnis zum Einzelspieler, wo ja immer die ganzen Extras, die du aufsammelst, auf alle deine Wesen irgendwie angewendet werden. Das werden es da auch, aber dadurch, dass man nicht alle Wesen selber spielt, weil jeder kriegt ja eine Sorte von diesen Wesen, passiert einfach mehr. Man kann sich gegenseitig die Extras wegklauen, wenn was ja, das ist nett, die Interaktion, wenn was haben will. Und ja, das war einfach lustig. So ein Knopfdruck und viel, viel Spaß. Ist wohl mit Kokos 2D gemacht und Kokos Bilder, das kenne ich jetzt nicht. 100% Indie-Game und Finnland. Finnland. Ich glaube, das Adventure Game war auch Finnland. Okay. Auf jeden Fall skandinavisch. Ob es jetzt Finnland war, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, Kokos 2D. Ja, kann man sehr empfehlen. Im App Store kaufen, spielen. Kann man sehr empfehlen, ist nicht für App Store-Preise nicht ganz günstig, aber das ist wurscht. Das lohnt sich. Jo. Das ist auf alle Fälle seinen Preis wert. Sehe ich auch. Und so. Ist auch Universal, iPad, iPhone. Jo. Wunderbar. Dann haben wir jetzt zu zweit mal wieder eine normale Zeit geschafft. Ja, sogar ein bisschen länger als CD. Also die CD würde gerade platzen. Das ist schlecht. Dann müssen wir ein bisschen von dieser Folge in die letzte Folge kratzen, damit sich das wieder ausgleicht. Ja, einfach so. Kauft einfach die Doppel-CD und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Live coverage of the worldwide DC. Crowd cheering song over. Steve takes the stage. Standing ovation. And Steve looks good. Someone shouts, I love you. Steve sounds exasperated. This is today we're talking about software. 250 new features in Maya. Swipe pitch, swipe pitch, swipe pitch, etc. Swipe music, pinch, photos, swipe, etc. Targeted facial enhancements. That's a weird thing to spend time on. Lion Auto saves basically everything, and this allows for basic versioning. Lion Auto saves basically everything. Version control looks like a time machine. Full screen apps, new version of Mail. FaceTime built in, Coco Auto layout, toolbar auto hiding, momentum scrolling, video decode acceleration, airdrop, mission control, launchpad, launchpad. $29.99, download from the App Store, works on all computers, coming out this summer. iOS 5. Crowd is clapping. Major. Crowd is clapping. 200 new features. Crowd is clapping. Walking us through them all. Notifications. Crowd goes. We got a new stand. Crowd goes. Tweet integration. Crowd goes. Better Safari. Crowd goes. Built-in reminders. Crowd goes. Red eye reduction. Crowd goes. Radical email. Crowd goes. Don't need a computer. Crowd goes. Game center stupid. Crowd goes. Don't need a tax plan. Crowd goes into the cloud. Crowd goes into the cloud. Steve is back on stage. Everybody's going nuts now. All of your day. Chuck is pushed from the cloud. All your devices are syncing it now. Google and Amazon haven't figured it out. Why don't you follow us into the cloud? I said, into the cloud. Matching